Hintergrund. Hintergrund, Hintergrund, Hintergrund, Hintergrund. Und im Vordergrund sind die anderen. Die anderen, die anderen, die anderen, die anderen. Die anderen. Die anderen. Was für andere? Andere, andere. Ach so. Und sie treten hervor, die anderen. Die anderen. Und sie treten ins Licht. Die anderen. Und sie tanzen im Spotlight. Die anderen. Sie tanzen im Spotlight. Die anderen, anderen. Strangers in the light. Yeah. They are so, so exciting. Exciting. Strangers in the light. They're so enlightening. Strangers in the light. Oh, strangers in the light. So, Jungs. An die Wand. Ausweiskontrolle. An die Wand. Ihr stellt euch jetzt da drüben an die Wand. Hey, was habe ich gesagt? Ha? Los, an die Wand. A, B, C, D, E und ich. Von Susanne Amatosero. Es war ungefähr 9:30. A, B, C, D, E und ich waren verabredet. Wir waren auf einen Geburtstag eingeladen und wollten vorher etwas trinken. Wir gingen los und kauften Alkohol. Gegen 10 Uhr wurden wir plötzlich von 5 Polizeiautos umzingelt. 3 der Autos waren Streifenwagen, die anderen beiden waren zivil. 10 Polizisten sprangen aus den Autos und befahlen uns in aggressivem Ton, uns auf einen Haufen zu stellen, sodass wir nicht weglaufen konnten. Ein kleiner, blonder Polizist namens Bolle sagte dann: Habt ihr alle eure Ausweise dabei? Und er machte eine Handbewegung, die andeutete, dass er sie gerne haben wollte. Wir sagen alle: Ja, haben ja. Wir. Ja, haben wir, Herr Bolle. Haben wir, Herr Bolle. Und gaben sie ihm und B fragte: Was haben wir denn verbrochen? Und einer der Zivilpolizisten, der sehr freundlich war, antwortete: Die Nachbarn haben sich beschwert, weil ihr so laut wart. Es stimmte aber nicht, dass wir laut gewesen sind. Und es hatte sich auch niemand aus der Nachbarschaft am Fenster gezeigt. Und A sagte: Warum haben uns die Nachbarn das nicht selbst gesagt? Aber wir bekamen keine Antwort mehr. Nachdem alle Personalien telefonisch überprüft worden waren, wurden Leibesvisitationen an jedem Einzelnen von uns durchgeführt. Doch es gab nichts zu finden. Ich wurde von Herrn Bolle kontrolliert. Und ich merkte, dass er mich überhaupt nicht mochte und dass er sich sicher war, etwas bei mir zu finden. So war er umso enttäuschter, als es nichts zu finden gab. Und er fragte mich sogar nochmal, ob ich nicht irgendwo doch noch Drogen versteckt hätte. Komm schon, du hast doch welche. Ich weiß genau, dass du welche hast. Du hast Drogen, komm, das weiß ich doch. Ich antwortete: Nein, Herr Bolle, ich habe keine Drogen. Und ich lächelte. Hol mal dein Handy raus. Ich tat, was er sagte. Ist das deins? Ja, Herr Bolle. Herr Bolle nahm mein Handy und tippte einen bestimmten Code. Da erschien auf dem Display eine sehr lange Nummer, die er mit seinem Telefon an die Zentrale weiterreichte, um zu prüfen, ob mein Handy als gestohlen gemeldet war. War es aber nicht. Und da die Polizisten auch sonst nichts fanden, sprachen sie ein Platzverbot für jeden von uns aus. Was? Wir wohnen hier. Wir wohnen hier. Wenn wir euch hier nochmal erwischen, dann könnt ihr die Nacht in der Zelle verbringen. Dann fuhren sie weg und wir waren aufgefordert, nach Hause zu gehen. Dieser ganze Einsatz dauerte 20 bis 30 Minuten. Ich heiße übrigens Omo West. Omo, das heißt Kind auf Nigerianisch. Und West brauche ich nicht zu übersetzen. Guten Tag. Hier ist die Polizei. damit. Hat Ihr Sohn Sie schon darüber informiert, dass er mit uns zu tun hatte? Ja. Das ist ja schon mal was. Denn ich sitze hier seit Tagen an meinem Schreibtisch und überlege, ob ich ihn das Jugendamt vorbeischicken soll. Darf ich fragen, worum es geht? Also, mein Kollege und ich, es geht darum, dass Ihr Sohn da mit ein paar Kumpels, die haben da geraucht auf dem Busbahnhof. Also Ihr Sohn nicht. Und da haben die von uns einen Bußgeldbescheid über jeweils 100 Euro bekommen, die Kumpels. Ach. Und Ihr Sohn, also der sagte zu mir und meinen Kollegen, ist doch übertrieben, entspannt euch, ihr wart doch sicher auch mal jung. Lasst uns in Ruhe, macht doch was Richtiges. Und da sagte mein Kollege, ich rufe deine Mutter an. Denn sowas Unverschämtes hatten wir noch nie erlebt, in unserer ganzen Laufbahn nicht. Und da sagte Ihr Sohn, rufen Sie meine Mutter ruhig an, die lacht Sie aus. Die lacht Sie aus, meine Mutter. Sowas hatten wir noch nie zu hören gekriegt. Meine Mutter lacht Sie aus. Ich sitze hier seit Tagen und frage mich, was ist das für eine Frau? Ich hätte ihn am liebsten mit auf die Wache genommen. Aha. Ich hätte mir den gern mal richtig zur Brust genommen. Ach. Aber er hat ja nichts gemacht. Ach so. Und ich meine es nur gut. Ich will Ihnen nur raten, wenn der nach Hause kommt, dann knöpfen Sie sich den mal richtig vor. Denn ich kann nur sagen, wir sind friedlich, mein Kollege und ich. Wenn Ihr Sohn aber mal an den Falschen gerät, dann... Ich kenne andere Kollegen. Die werfen so einen schnell mal auf den Boden und drehen ihm die Arme auf den Rücken und dann klicken die Handschellen. Oh ja. Aber er hatte ja auch nichts gemacht. Ja, das war das Problem. Ach. Er sagte zu uns, chillt mal, ihr wart doch auch mal jung. Der hat überhaupt kein Unrechtsempfinden, Ihr Sohn. Aber er hatte ja auch nichts gemacht. Nein, hat er nicht. Sonst hätte ich ja... Und die ganzen Leute da auf dem Busbahnhof. Der Busbahnhof war ja voller Menschen und Ihr Sohn hat uns da vor diesen Leuten behandelt, als ob wir die letzten Dudelnasen wären. Dudelnasen? Ja. Gut. Ich werde mit ihm reden. Ich werde 100.000 Hirsche haben. Ich werde 100.000 Hirsche haben. Ich werde 100.000 Hirsche haben. Ich werde 100.000 Hirsche haben. Für meine Popularität. Für meine Popularität. Für meine Popo. Für meine Popo. Als ich klein war, hatte ich eine Fernbedienung. Und manchmal, wenn meine Mutter schlief, drückte ich ein paar Knöpfe und zappte Afrika herbei. Mein Zimmer füllte sich mit Kindern. Sie hießen Olufemi und Adenike und Wole und Kofi und Diana und Betty und Tokumbo und Babatunde und Jim. Und wir spielten mit meinem weißen, ferngesteuerten Mercedes-Benz und haben es gefeiert. So ist übrigens mein Name entstanden. Die Kinder haben mich so genannt. Omo West ist ein nigerianischer Name. Hey, was machst du? Ich singe. You can't test me. Oh. You can't test me. Oh. You can't test me. Oh. You can't test me. Oh. Einmal fuhren C und ich in einer S-Bahn. Wir kamen vom Stadtrand und fuhren Richtung Innenstadt und ich glaube, es war Sonntag Sonntagabend. Jedenfalls war das ganze Abteil voller Afrikaner. Sie waren, denke ich, auf dem Weg zur Kirche, denn sie trugen elegante Kleidung. Sie waren richtig elegant. So elegant, wie nur Afrikaner sein können. Ich meine, Europäer schaffen es nicht. Nicht mal mit Hilfe eines Styleberaters. Zwei Haltestellen vor dem Hauptbahnhof stiegen fünf Glatzen ein. Sie trugen Militärklamotten und Springerstiefel und die Art, wie sie sich im Wagen verteilten, ließ nichts Gutes ahnen. Und kaum hatten sich die Türen geschlossen, rissen die fünf, vier Männer und eine Frau, ihre Bierdosen auf. Dann tranken sie und rülpsten und zwei von ihnen gingen den Gang entlang und ließen es aus ihren Dosen auf die Schöße der Afrikanerinnen tropfen. Die schaumigen Bierreste bildeten so eine Art perverses Sperma oder auch Pisse oder eine Mischung aus beidem. C und ich schauten uns an. Oh Mann. C und ich schauten in die Gesichter der anderen Fahrgäste. Aber keiner verzog eine Miene. Keiner rührte sich. Alle taten, als wäre das völlig normal. Sogar die Männer der beschmutzten Frauen. C ist ein Krieger. Ich meine, C kennt sich aus. Und ja, es war klar, dass die Hinterwäldler mit den aufgedunsenen Gesichtern nur darauf warteten, dass jemand etwas tat. Damit sie ihre Messer rausziehen und ein Blutbad anrichten könnten und dann sagen, sie seien angegriffen worden. Wie schrecklich das wohl für die afrikanischen Männer war. Denn ein Mann ist ja wohl dazu da, eine Frau zu verteidigen. Aber möglich auch, dass beide, die Männer und die Frauen, es für so eine Art Heimsuchung gehalten haben. So eine Art Intervention aus der Hölle. Weil sie ja sowieso schon auf dem Weg in die Kirche waren. Während ich das hier erzähle, kommt es mir vor, als hätte ich das bloß geträumt. Ein schlechter Traum. Ich rufe C an, weil C ja dabei war. Erinnerst du dich an die Glatzen? Ich meine, damals, als die Glatzen noch Glatzen hatten. Du weißt schon, in der S-Bahn. Meinst du die Glatzen mit den Fratzen? Wir haben das nicht geträumt? Wir haben das nicht geträumt. Manchmal, wenn mir was gelingt, liegt was in der Luft wie, oh, das hat er aber gut gemacht, obwohl er doch. Oder wenn ich es verkackt habe, dann kommt's mir vor, als ob mein Gegenüber denkt, ach ja, das war nicht anders zu erwarten. Schließlich ist er ja. Ich habe D gefragt und D sagte, ja, Digga, kommt mir bekannt vor, Digga. Ey, wenn ich was gut mache, sehe ich, wie sie denken, oh, er hat das hingekriegt, obwohl er Türk ist. Oder sie denken, kein Wunder, er kann's nicht. Schließlich ist er ja auch Türke. Das gleiche gilt auch für C, dessen Vater aus Syrien kommt. Ich finde es unnötig. Aber eigentlich ist es mir Lachs. Ich bin ein ziemlich gechillter Mensch. An mir muss man schon ganz schön kratzen, bevor mich was juckt. Unter meinen Brüdern ist E der einzige Bio-Deutsche. Da vorne ist eine Bushaltestelle. Lass mal schauen, wann der Bus kommt. Ja, oder lass uns laufen. Ich habe meine Karte zu Hause vergessen. Da kommt jetzt sowieso lange nichts. Hey, ich schau mal nach hinten. Das Auto. Ahnst du? Hi. Kann mir einer von euch sagen, wann der Bus kommt? Der nächste kommt in 17 Minuten. Schöne Kreolen. Wo? An ihrem Ohr. Er meint ihre Ohrringe. Schöne Ohrringe. Danke. Jetzt sind es nur noch 16 Minuten. Schau mal nach vorn. Wir hätten dann gern mal die Ausweise. Stellt euch da drüben an die Wand. An die Wand. Da ist ja auch die Dame mit den Kreolen. Was für ein schlechtes Ding. Was? Die Show. Eure Show. Die Performance. Eure Performance. Darf man fragen, worum es geht? Da hinten brennt ein Auto. Und ihr? Ihr seht genauso aus wie die, die das angezündet haben. A sagt über Rassismus: Ich denk, ein Grund für Rassismus ist Faulheit. Wieso Faulheit? Denk an Stasi, Mann. Es ist Freitag und A und ich sind auf dem Weg zum Friseur. Der beste Friseur der Stadt heißt Viktor. Unterwegs treffen wir B, der auch afrikanische Haare hat. Und da Freitag ist und wir an diesem Tag nicht die einzigen sind, die vorhaben, den Friseur zu besuchen, muss man bestimmt eine Stunde Wartezeit einplanen. Doch in einem Afro-Shop wird es einem nie langweilig. Zuerst unterhält man sich untereinander. Doch bald fragen die alten afrikanischen Männer, wo man herkommt und ob man Geschwister hat. Im Hintergrund läuft sehr laute afrikanische Musik und an den Wänden kleben Bilder von schwarzen Fußballspielern in Deutschland und von Will Smith und Barack Obama. Einige von den Bildern sind sogar handsigniert. Die Afrikaner untereinander diskutieren meist sehr laut über Fußballergebnisse, Tipico-Wettscheine, Handyverträge und Flugkosten nach Afrika. Manchmal werden sogar Handys und gefälschte Markenklamotten verkauft. Nachdem man nun etwa eine Stunde gewartet hat, ist man an der Reihe mit Schneiden und der Friseur fragt dich, welche Frisur du haben möchtest. Obwohl er meistens sowieso das macht, was ihm am besten gefällt. Und schon geht's los mit dem Rasieren. Während dir die Haare geschoren werden, werden auch ab und zu lautstarke Auslandsgespräche in die Heimat vom Handy geführt. Und nachdem dir mit Desinfizierungsmittel der Kopf gewaschen wurde, ist deine Frisur fertig. Und sie sieht meist sehr gut aus. Du bezahlst noch deine 5 Euro und man verabschiedet sich und sieht sich 2 Wochen später wieder. Es ist jedes Mal anders und immer wieder sehr lustig beim Friseur. Wo waren wir stehen geblieben? A, B und ich sitzen bei Viktor und sprechen über Stasi-Mann. A sagt: Ich finde, Stasi-Mann ist ein typisches Beispiel für eine ganz bestimmte Art von Rassismus. Stasi-Mann ist unser Hausmeister. Er spricht Sächsisch und ist nicht mehr der Jüngste. Und ich bin mir sicher, dass der früher mal für den Staatssicherheitsdienst auf der Lauer lag. Deshalb nennen wir ihn Stasi-Mann. Klar war der Spitzel. Auf jeden Fall. Man muss bedenken, dass es im Osten 1,5 Millionen Spitzel gab. A ist in seinem Element. Und die sind jetzt alle hier. Verschwörungstheorie. Er redet. 1,5 Millionen Spitzel. Ahnst du? Und redet. Die haben sich hier Jobs gesucht. Irgendwas, was sie können. Und das, was sie am besten können, ist anderen Leuten nachzuspionieren. Ich weiß, dass A recht hat. Aber ich versuch's trotzdem mit ein bisschen Widerspruch. Ach, ich weiß nicht. Hausmeister, das sind sowieso besondere Leute. Das ist irgendwie eine ganz eigene Spezies, sage ich. So ein Hausmeister, der hat's gern gechillt. Der rührt sich nicht gern und rührt auch nichts an. Ja, das ist genau das, was ich sage. Anstatt bei irgendwelchen Leuten den verstopften Abfluss zu reparieren oder am Hausflur Glühbirnen auszutauschen, macht er lieber nichts. Und damit niemand merkt, dass er nichts macht, sucht er sich ein Alibi. Er schleicht ums Haus und sieht jemanden mit brauner Haut. Und er denkt, das ist der Jackpot. Stasimann ruft die Polizei und sagt, er habe was Verdächtiges bemerkt. Und alle sind begeistert, weil er so aufmerksam und fleißig ist. Hey Jungs, wo kommt ihr her? Habt ihr Geschwister? Du Junge, du siehst aus wie Barack Obama in Jung. Sich mein Name in der Datei für potenzielle jugendliche Intensivstraftäter befindet und ich könnte mir vorstellen, dass das so ist, dann war jedenfalls Stasimann derjenige, der es veranlasst hat. Man nennt es Prävention. Ich war damals ungefähr 12. Ich hatte mir von D seine Softair-Pistole geliehen und damit ein bisschen aus dem Fenster geschossen. Wir wohnen im dritten Stock und direkt vor meinem Fenster ist eine große Buche. Es war Herbst und die Buche war voller Bucheckern, die in so runden, stacheligen Kapseln steckten und die Kapseln waren schon leicht geöffnet. Ich versuchte, die Kapseln so zu treffen, dass sie sich ganz öffneten und die Bucheckern herausfallen konnten. Plötzlich klingelte es Sturm. Meine Mutter öffnete die Tür. Vor der Tür stand ein Polizist. Er war ganz außer Atem. Meine Mutter, die überhaupt nicht ahnte, worum es ging, bat ihn herein und bot ihm einen Sitzplatz an. Der Polizist stellte sich vor und er nannte sich Bühner B., was wohl die Abkürzung für bürgernaher Beamter sein sollte. Er trug schwere schwarze Stiefel und er hinkte. Wir haben gerade einen Anruf erhalten, dass Ihr Sohn mit einer Waffe aus dem Fenster schießt. Wo hat Ihr Sohn die Waffe erworben? Im Spielzeugladen, denke ich. Hat Ihr Sohn weitere Waffen? Ich meine in seinem Zimmer. Darf ich das Zimmer Ihres Sohnes mal von innen sehen? Nein, das dürfen Sie nicht. Darf ich Sie fragen, wer Sie angerufen hat? Ihr Hausmeister. Ich warne Sie. Wenn ich noch einmal einen Anruf bekomme, dann sind Sie dran, wegen Vernachlässigung der Aufsichtspflicht. Das ist ein Straftatbestand. Ich würde niemals auf Menschen schießen. Allerdings muss ich zugeben, dass wir einmal einen ganzen Nachmittag mit Arschgeweihschießen verbrachten. Und Arschgeweihschießen, das bockt schon. Aber wir schossen nicht mit Pistolen. Wir hatten Blasrohre und Papierkügelchen. Es ist Hafengeburtstag. Und die ganze Hafenpromenade ist voll mit Leuten, die von den Schiffen kommen. A, B, C, D, E und ich gehen gegen den Strom. Beim Arschgeweihschießen kommt es auf zwei Dinge an. Erstens Menschenkenntnis. Zweitens Schnelligkeit. Also, du schaust dir die Frau von vorne an. Hat die eins? Nee, die hat keins. Doch, sie hat. Oft erkennt man es auch am Top, wenn sie ein kurzes Top trägt. Dann lässt du sie vorbeigehen. Dann drehst du dich um. Ja, sie hat eins. Sie hat eins, Digga. Und du verschießt deine Munition. Au! Am besten ist es, wenn du genau in die Mitte triffst, so zwischen die Hörner. Das ist Volltreffer. Das gibt 3 Punkte. Hey, eine Blondine mit Monster-Tattoos. Volltreffer! Oh Mann! Omo West hat 2 Punkte! Nein, 3! Was ist mit ihr? Die hat keinen. Doch, sie hat eins. Mit Gewalt ist es eine seltsame Sache. Und ich spreche jetzt nicht vom Arschgeweihschießen. Manchmal, wenn Gewalt entsteht, kommt es einem vor, als sei man plötzlich in einem Film. Ich habe so eine Szene mal in einem Bus erlebt. Damals war ich noch ziemlich klein, 8 oder so. An einer Haltestelle stieg ein Junge ein, den ich ein bisschen kannte. Er war der ältere Bruder eines Jungen aus meiner Schule. Und ich wusste, dass sie gerade alle in der Karibik gewesen sind. Und dem Jungen sah man auch an, dass er gerade in der Karibik war. Man sah noch so den Abglanz von der Sonne auf seinem Gesicht. Obwohl er sowieso braun war. Also immer, auch ohne Sonne. Gleichzeitig mit ihm waren 4 andere Jungs eingestiegen und hatten sich auf die hintere Bank gesetzt. Ich habe sie nicht weiter beachtet und nicht mit dem braunen Jungen in Verbindung gebracht. Und ich weiß auch heute nicht, ob es eine Verbindung gab. Jedenfalls hatte der Junge, den ich meine, ein kleines Radio. Er setzte sich auf einen freien Platz und aus dem Radio kam Musik. Nicht laut, aber auch nicht sehr leise. Karibische Musik. Und wenn man mal in der Karibik war, dann weiß man, dass zu einer Busfahrt in der Karibik Musik unbedingt dazugehört. Meistens sorgt der Busfahrer für die Musik. Aber hätte der Busfahrer nicht für die Musik gesorgt und jemand anderes hätte sein Radio mitgebracht, dann würden die anderen das feiern. Der Bus war nicht sehr voll. Trotzdem stehen 2, 3 Leute in der Mitte und einer von denen dreht sich plötzlich um und keift, macht sofort die Musik aus. Und das ist eben, was ich vorhin sagte. Plötzlich war alles wie in einem Film. Zum Beispiel das Gesicht des Mannes. Es war so hässlich und hasserfüllt und seine Haut war schuppig und rot gefleckt und er hatte eklig strähnige, ungepflegte Haare und Raubtierzähne. Und man hatte ihn kaum verstehen können, denn das, was aus seinem Mund gekommen war, hatte sich gar nicht wie Sprache angehört, sondern eher wie ein sehr böses Bellen. Und ich dachte, warum hat er nicht einfach freundlich bleiben und sagen können, dass er die Musik gern ein bisschen leiser hätte? Aber jetzt war alles wie zerschnitten und kaputt. Und es gab ein Vorher und ein Nachher. Und obwohl der Junge mit dem Radio tat, als ginge ihn das alles gar nichts an, war nicht einmal mehr die Musik wie davor. An der nächsten Haltestelle stieg der Junge aus. Gleichzeitig stiegen auch die 4 Jungs von der Rückbank aus. Und ich sah, dass sie sehr kräftig und durchtrainiert waren, Bodybuilder-mäßig. Und als alle draußen waren, bis auf einen letzten, drehte der sich um und schlug dem Mann ins Gesicht. So, dusch, dusch, rechts und links. Und ich bekam einen Schreck, weil die Schläge so heftig waren und man seinen Kiefer krachen hörte. Und gleichzeitig dachte ich, gut, dieser wird so schnell nirgendwo mehr die Stimmung verderben. Ich denke, Rassismus kommt auch von Hass. Und Hass kommt von Hässlichkeit. I'm a boy. I'm a boy. I'm a boy. I'm a boy. Und die Mission des Boy ist der Boykott. Der Boykott. Der Boykott. das ist die Mission. Genau deshalb ist er da. Das ist die Mission Impossible. Die Mission Impossible. Die Mission. Und ich sag, der Boykott ist die Mission. Die Boys, die Boys. Sie sind gekommen für was Neues. Boys, Boys, Boys. Die Boys. Die Boys. Sind Sie die Mutter? Das kommt darauf an. Was soll das heißen? Von wem? Wenn meine Tochter so unverschämt wäre wie Ihr Sohn, dann würde ich Amok laufen. Ich würde Amok laufen. Nehmen Sie doch bitte Platz. Wir hatten heute eine Auseinandersetzung mit Ihrem Sohn. Der war sowas von unverschämt. Sowas Unverschämtes haben wir noch nie. Seltsam. Ich kenne meinen Sohn als einen sehr höflichen Menschen. Der war nicht nur unverschämt. Der war respektlos. Der war von einer solchen Respektlosigkeit. Also, ich und mein Kollege, wir waren beide fassungslos. Sowas haben wir wirklich noch nie erlebt. Ihr Sohn hat zu mir gesagt, verpiss dich, du alter Sack. Ich kann mir nicht vorstellen, dass er sie geduzt. Ihr Sohn hat zu meinem Kollegen gesagt, verpiss dich, du alter Sack. Das hat er wörtlich gesagt. Sind Sie sicher, dass er sie geduzt hat? Ich habe dann gegen Ihren Sohn einen Platzverweis ausgesprochen. Und da sagt er zu mir, wieso? Das ist ja eine öffentliche Straße. Wo ist Ihr Sohn jetzt? Ich denke, er ist in der Schule. Ich sag mal so, bei der derzeitigen Situation auf dem Arbeitsmarkt, da ist so ein Eintrag in die entsprechende Datei bei uns nicht so witzig. Gar nicht so witzig. Machen Sie ihm das deutlich, wenn er nach Hause kommt. Polizei Hamburg. Darf ich raufkommen? Hast du wirklich, du alter Sack, gesagt? Wieso Sack? Ich hab Lappalie gesagt. Ich fürchtete, dass meine Mutter mir nicht glauben würde. Denn die Aussage war immerhin 2-1 gegen mich. Aber ich hatte Glück, denn es war ja Mittag gewesen und auf der anderen Straßenseite waren einige Leute unterwegs, die wir kannten. Und all diese Leute hatten zugeschaut und kannten die Wahrheit. Und die Wahrheit geht so. A, B, C und ich hatten eine lange Mittagspause und beschlossen, mit ein paar Mädchen aus unserer Klasse zum Chinesen zu gehen. Schon hinter dem Hoftor sahen wir die beiden Polizisten stehen. Einen Mann und eine Frau. Sie trugen zivil, aber irgendwie war allen sofort klar, dass sie Polizisten waren und es war so peinlich. Denn sie liefen die ganze Zeit hinter uns her, die ganze Straße runter und keiner konnte sich einen Reim darauf machen, was sie von uns wollten. Irgendwann hat A dann einen Kugelschreiber aus der Jacke geholt und im Vorbeigehen einen winzigen Strich auf eine Hauswand gemalt. Und der Strich war so winzig. Auf dem Rückweg vom Chinesen wollten wir ein Foto davon machen, aber wir haben ihn nicht mehr gefunden. Die Polizisten sprangen jetzt aber beide gleichzeitig auf A los. Und der Mann packte A von hinten am T-Shirt und die Frau hielt ihm ihre Dienstmarke unter die Nase und schrie: Das ist ein Straftatbestand! Das ist Sachbeschädigung! Und A kann sich in solchen Situationen einfach überhaupt nicht wehren. Deshalb sagte ich: Aber man kann es auch Lappalie nennen. A sagte gar nichts. Trotzdem sagte die Polizistin zu A: Jetzt reicht's mir. Du kommst jetzt mit. Du kommst jetzt mit auf die Wache. Und ich sagte: Okay, ich komme auch mit. A ist mein Bruder. Jetzt schrie der Polizist mich an und sagte, dass ich sofort verschwinden soll. Aber ich blieb einfach stehen und der Polizist sagte: Hiermit erteile ich dir ein Hausverbot. Und ich sagte dann nur noch: Wieso Hausverbot? Wir sind doch im Freien. Einiges ist übertrieben. Ahnst du? Rauchmelder. Genau. Rauchmelder zum Beispiel. Man kriegt einen Brief und darin steht, dass man an dem und dem Tag um so und so viel Uhr zu Hause sein soll und dann montiert dir jemand so ein Ding unter die Decke. Unter die Decke, Digga. Und das blinkt alle 40 Sekunden. Stell dir vor, man hängt dir so ein Ding an die Zimmerdecke, über dein Bett sogar, das alle 40 Sekunden rot auf dich runterblinkt. Das rot blinkende Auge des Kontrollgeists, Digga. Direkt über dein Bett, Digga. Ahnst du, wie blöd das ist? Wenn das rote Auge des Kontrollgeists auf dein Lager niederblinkt? Ob du willst oder nicht? Du willst oder nicht? Genau über deinem Bett. Bei uns macht der Alarm, wenn wir Pfannkuchen backen. Wozu hat ein Mensch eine Nase? Wozu, Digga? Und du kannst doch nicht einmal sagen, ich will das nicht. Dann ahnst du, dass du Lauch bist. Dann ahnst du, du bist Lauch. Opfer, Bauer, Sklave oder Knecht, was alles das Gleiche ist. Du hast keinen Respekt, kein Recht. Mein Vater hat die Batterien rausgeschraubt, Digga. Bei uns blinkt nix. Weißt du, Digga, das ist pures Lithium, Digga. Pures Lithium. Digga, wenn du weißt, was ich meine. Rohstoff, Digga. Jeder denkt, Digga heißt Dicker. Tut es aber nicht. Denn dann würde es anders geschrieben. Manchmal schafft D es, 20 oder sogar 30 Digger in 4-5 Sätze zu packen. Denn D ist Diggermeister. Oder er switcht auf ein anderes Programm um und sagt Allah. Jeder denkt natürlich, Allah heißt Alter. Tut es aber nicht, denn sonst würde es wohl anders geschrieben. Bei Allah ist es allerdings so, dass es überhaupt nicht wirklich geschrieben werden kann. Denn zwischen den beiden L ist so eine Drehung der Zunge, die sich schriftlich nicht wiedergeben lässt. Und das ist die Grenze der Schrift. Ob ein Viertel Ghetto ist oder nicht, lässt sich leicht erkennen. Denn ein Ghetto erkennt man daran, dass eine Menge Kartoffelchips und Gummibärchen auf dem Gehweg, in den Hausfluren und auf den Treppen liegen. Es gibt verschiedene Arten von Ghettos. Sie liegen wie ein Gürtel um die Innenstadt. Und es gibt ein paar Szeneviertel, die wie Inseln irgendwo dazwischen sind. A, B, C, D, E und ich leben in einem Szeneviertel, das an ein Ghetto grenzt. Manchmal sieht man ein paar Gummibärchen liegen, aber meistens ist es okay. Wir laufen die Straße runter, vorbei am Büro der Hausverwaltung, wo, denke ich, jetzt Stasimann und Bühner besitzen und sich ein Bierchen gönnen. Auf der Kreuzung steht ein Helikopter. An einer Hauswand lehnt eine Leiter. Manchmal liest man in den Zeitungen von Leuten, die so dick sind, dass sie nicht mehr durch die Wohnungstür passen, sodass sie, wenn sie einmal krank sind und ins Krankenhaus müssen, aus dem Fenster gehievt werden müssen. Und ich frage mich, ob es sich hier um so einen Fall handelt. Habe aber keine Zeit, stehen zu bleiben und abzuwarten, was passiert. Denn wir sind auf dem Weg zur Moschee. Zwei meiner Brüder sind Muslime und wir anderen überlegen manchmal, ob wir auch zum Islam übertreten sollen. Schon allein wegen dem Gelaber. Kopftuchstreik! Religionsfreiheit muss ja wohl möglich sein. Wir haben es aber bisher noch nicht gemacht. Ich persönlich hätte zum Beispiel keine Lust, eine Koranschule zu besuchen, weil ich sowieso nicht allzu gern in die Schule gehe. Aber ich habe aufgehört, Schwein zu essen. Zum Zeichen, dass ich jederzeit konvertieren könnte. Und hier noch einmal Polizei. Es war vor etwa einem Jahr. A und ich waren mit X und Y auf der Reeperbahn verabredet. Wir wollten feiern, doch die Türsteher machten uns einen Strich durch die Rechnung. Und so gingen wir ein bisschen über den Kiez. Wir bummelten in Richtung Hamburger Berg, als neben uns ein Polizeiwagen hielt. Die Polizisten nahmen ohne Begründung unsere Personalien auf. Es stellte sich heraus, dass X und Y schon eine Vorstrafe wegen Verstoß gegen BTMG, was Betäubungsmittelgesetz bedeutet, hatten. Trotzdem mussten nicht sie, sondern A und ich uns an das Polizeiauto lehnen und einen Bodycheck über uns ergehen lassen. Und A und ich waren die einzigen dunkelhäutigen Jungs mit schwarzen Haaren. Die anderen waren alle blond. Und obwohl die Polizisten nichts Verdächtiges fanden, telefonierten sie nach einem zweiten Wagen. Und wir wurden wie zwei Schwerverbrecher in zwei verschiedenen Polizeiautos zur Wache gefahren, die nur wenige Meter weiter war. Dort wurden wir nicht sehr freundlich empfangen und wir mussten in eine kleine Zelle mit einer Holzpritsche. Später wurde A herausgerufen und noch einmal durchsucht. Und als sie bei ihm wieder nichts fanden, wurde er entlassen. Ich musste mich dann komplett nackt ausziehen und der Polizist drohte mir an, dass ich, falls ich mich weigern würde, mich auszuziehen, die ganze Nacht in der Zelle verbringen müsste. Nachdem ich mich wieder angezogen hatte, durfte auch ich meine Sachen packen und gehen. Doch vorher bekam ich noch einen Platzverweis für den gesamten Bereich St. Pauli. Als ich aus der Polizeistation kam, traf ich als erstes meine Freunde, unter denen auch A wieder war. Alle waren aufgeregt über diesen unnötigen Zwischenfall. Unnötig. Unnötig. Und wir machten uns auf den Weg nach Hause. Gar nichts los. Nichts los. Einfach gar nichts los. Chill dein Leben. Chill einfach nur dein Leben. Hey, chill mal. Chill, chill, chill, chill. Hey, chill mal. Chill, chill, chill. Chill dein Leben. Chill dein Leben. Chill dein Leben. Als ich am nächsten Tag meiner Mutter erzählte, was passiert war, wurde sie wütend und schrieb einen Brief. Sie forderte die zuständigen Polizisten auf, ihr schriftlich zu begründen, was sie sich dabei gedacht hatten, einen 16-jährigen Jungen zu zwingen, sich nackt auszuziehen. Guten Tag, Polizei Hamburg. Mein Name ist... Ich rufe Sie an wegen Ihres Schreibens. Ja, das haben wir hier sorgfältig gelesen. Ihr Sohn hat Ihnen sicher nicht berichtet, dass wir in seiner Tasche fündig geworden sind. Ach ja? Oh ja, ich dachte mir schon, dass er Ihnen davon nichts erzählt hat. Das hat es dann nämlich notwendig gemacht. Ich meine, die Entkleidung, damit wir seine Taschen richtig gründlich inspizieren konnten. Und nun, ja, wir haben nicht viel gefunden. Eigentlich nur so einen kleinen Rest in der Hosentasche, von dem man nicht sagen kann, um was es sich handelt. Ich sage mal so, es könnte sich beispielsweise um eine pulverisierte Knallerbse handeln. Knallerbsen sind aber nicht verboten? Nein, natürlich nicht. Aber wir müssen das selbstverständlich ins Labor schicken und dort prüfen lassen, denn es könnten Reste von Cannabis darunter sein. You can't test me. Oh, you can't test me. Oh, you can't test me. Drei Tage später kam ein Brief. Da stand, dass gegen mich eine Anzeige gefertigt worden ist. Und es wurde mir empfohlen, an einem Informationsgespräch und oder an einer Maßnahme teilzunehmen, weil sich das dann auch günstig auswirken könnte. Und es lag auch schon ein Fragebogen dabei, den sie dort bei der Maßnahme ausfüllen und dann nur noch abzustempeln brauchten. Gar nichts los. Ich bin nicht hingegangen. Denn wenn jemand unschuldig ist, muss er in keine Maßnahme und braucht auch keinen Stempel. Und wie nicht anders zu erwarten, kam 4 Wochen später ein Brief. Das Ermittlungsverfahren gegen Ihren Sohn, Vorwurf Anbau Herstellung, Handel treiben, Schmuggel, Erwerb von BTM ist gemäß § 170 Absatz 2 Strafprozessordnung eingestellt worden. Kaum zu glauben, aber wahr. Ich bin schon in 9 afrikanischen Ländern gewesen. Das sind Nigeria, Benin, Ghana, Togo, Elfenbeinküste, Marokko, Sansibar, was zu Tansania gehört, und Südafrika. Was der Unterschied zwischen Deutschland und Afrika ist? Ich denke, zwischen Ländern wie Deutschland und Nigeria oder Ghana liegen wirklich Welten. Man hat dort zum Beispiel eine ziemlich andere Auffassung von Dingen wie Arbeit und Wohlstand oder Freiheit. Hier in Deutschland hat man zwar die komplette Meinungsfreiheit, was in einigen afrikanischen Ländern nicht so ist, doch dafür mischt sich der Staat in Afrika meiner Meinung nach nicht so arg in das Privatleben der Bürger ein. Auch vom Wetter her gibt es enorme Unterschiede. In Deutschland ist es meist regnerisch und es gibt auch im Sommer nur wenige schöne heiße Tage. Dafür gibt es hier sehr wenige Unwetter und Katastrophen, wie beispielsweise Erdbeben oder Stürme. Menschen, die in Deutschland geboren und aufgewachsen sind, haben es meiner Meinung nach sehr schwer, sich an Afrika zu gewöhnen. Doch auch für Afrikaner ist es nicht leicht, sich an die Menschen in Deutschland zu gewöhnen, die alle sehr steif und verkrampft sind. Doch ich denke, sich von Afrika aus an Deutschland zu gewöhnen, ist leichter als umgekehrt. Was den Deutschen in Afrika vor allem fehlen würde, ist die Sicherheit, die es in Afrika nämlich überhaupt nicht gibt. Der Straßenverkehr in Nigeria ist so, dass ein Deutscher, der es nicht mit eigenen Augen gesehen hat, sich das gar nicht vorstellen kann. Und wenn man dort unterwegs ist, wundert man sich, dass nicht viel mehr Unfälle passieren. Ich denke, das liegt daran, dass die Leute locker sind. Ich selbst habe zum Beispiel, als ich 5 war, in Nigeria mal einen Reisebus gelenkt. Es war so ein klappriger Holzbus und es waren mindestens 50 Leute drin. Wir fuhren auf einer Landstraße und sie war nicht besonders breit und es gab auch Gegenverkehr und Schlaglöcher und alles. Aber der Busfahrer hat mich einfach auf den Schoß genommen und mir das Lenkrad überlassen. Und die Fahrgäste haben es gefeiert. Ich bin sicher, ein deutscher Busfahrer, der bei sowas von der Polizei erwischt würde, würde sofort seine Lizenz verlieren und müsste wahrscheinlich noch dazu eine hohe Geldstrafe zahlen. In Nigeria wäre es nicht weiter schlimm. Im allerschlimmsten Fall müsste der Busfahrer 1-2 Euro Strafe zahlen und die Polizisten würden von dem Geld essen gehen, weil ein richtig gutes Mittagessen dort schon für wenig Geld zu kriegen ist. Und weil man eben ein völlig anderes Denken über Sicherheit hat. Ich persönlich könnte mir ein Leben in Afrika sehr gut vorstellen. Aber da ich hier alle meine Freunde habe, könnte ich nur zeitweilig in Afrika wohnen und würde mich nach einer gewissen Zeit nach Deutschland zurückgezogen fühlen. Ich hatte viele Jahre und ich habe auch noch heute ein ziemlich gutes Messer. Früher steckte ich es manchmal ein. Heute liegt es in einem Geheimversteck. Denn mit dem Messer ist es eine Geschichte, die mir sowieso niemand glauben wird. Ich war auf dem Weg in die Schule und ungefähr 9, als mir eine Katze zwischen die Beine lief. Sie schaute mich an und ich sah, dass sie gestreichelt werden wollte und streichelte sie. Da drehte sie sich um und ging ein paar Schritte, den Schwanz hoch erhoben, und ich verstand, dass ich ihr folgen sollte. Sie führte mich in ein Gebüsch. Da lag unter einem Busch das Messer und es glänzte im Morgenlicht. Ein geiles Messer. Ich bückte mich und steckte es ein und als ich hochschaute, war die Katze verschwunden. Thank you. ABCDE und ich von Susanne Amato-Sero. Es sprachen Omo West, Erzähler, Max Voite. A. Levin Amato-Sero. B. Sebastian Prasse. C. Altamar Schnoor. D. Elias Köse. E. Julian Spenke. In weiteren Rollen Maresa Lühle, Viktoria Trautmannsdorf, Wilfried Zialas, Ralf Nowak, Ibrahima Sanogo, Julian Sengelmann und Benjamin Utzerath. Komposition Jesse Waser. Technische Realisation Christian Alpen, Birgit Gall und Sabine Kaufmann. Regieassistenz Ralf Jordan. Regie Susanne Amato-Sero. Produktion Norddeutscher Rundfunk 2014. Dramaturgie und Redaktion Henning Rademacher.